1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freitagnacht, offene Themennacht. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, Telefonnummer 0800 220 5050. Ihr könnt zu jedem Thema anrufen, das euch auf den Nägeln brennt und über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und mein erster Anrufer ist die Alex, 21. Hallo. Hallo, ja, die Alex. Die Alex. Ja. Grüß dich. Guten Abend. Ja, guten oder Abend. Guten Nacht. Alex, um was geht's? Ja, hi, ja, die Sache ist, eigentlich heiße ich gar nicht Alex, sondern Sandra, und Alex ist eigentlich die zweite Identität, die ich mir irgendwie im Laufe der letzten Monate zugelegt habe. Ja. Und mittlerweile. Warum zweite Identität? Klingt komisch. Ja, das hat sich so entwickelt. Ich war eigentlich viel weg und habe angefangen, anderen Namen zu nennen. Und mittlerweile vermische ich irgendwie beide Leben miteinander. Das sind zwei komplett unterschiedliche Charaktere, Persönlichkeiten. Ah, also eigentlich bist du Sandra. Genau. Und bist aber 21 Jahre, das stimmt. Genau. Das stimmt. Ich bin 21. Alex ist ein Jahr jünger. Ach so, Alex ist ein Jahr jünger. Alex ein Jahr jünger. Und okay, was unterscheidet denn jetzt Alex von Sandra und umgekehrt? Ja, Sandra ist eher, also ich bin eigentlich eher so ein total ruhiger Typ. Ich habe mein Studium, ich studiere Germanistik und Soziologie. Ich bin eigentlich total ausgeglichener, ruhiger Typ. Ich habe auch eher ruhige Freunde. Ich gehe eigentlich gar nicht so viel weg. Das ist Sandra. Das ist die eigentliche Persönlichkeit. Genau, das bin ich eigentlich gewesen. Ja. Aber dann irgendwie bin ich, ich kann sagen, explodiert. Oder ich weiß nicht ganz genau, was das war. Das ist jetzt, ich weiß nicht, 4-5 Monate her, da hat das angefangen. Dann bin ich mit ein paar Freunden unterwegs gewesen. Und ich habe irgendwie eine ganz andere Seite in mir gefunden. Und die hat dann direkt auch, nicht direkt am ersten Abend, aber innerhalb von 2-3 Wochen einen Namen bekommen. Und die ist total anders. Alex ist irgendwie... Wie ist Alex? Extrovertiert. Auf jeden Fall extrovertiert. Total durchgeknallt. Ja. Da gibt's die redet, was sie will. Die denkt nicht nach, was sie sagt. Die tanzt total wild. Die hat viel Sex? Ja, auf jeden Fall mehr als Sandra. Also ich habe einen Freund eigentlich. Ach so. Jetzt wird der Spaß ja schon auf wieder mit den Rollen. Also der Freund ist befreundet mit Sandra. Ja, also ich bin mit dem seit 2,5 Jahren zusammen. Ja, und der Freund weiß nichts von Alex? Der kennt so ein paar Partybilder, der weiß, dass ich vielleicht dann, der hat sich ein bisschen gewundert. Also im Klartext, Alex lässt die Sau raus. Ja. Und Sandra ist eine ganz brave junge Frau, die schön ihr Studium macht und kuschelt mit ihrem Freund und ab und zu die Eltern besucht. Ja, genau, so ungefähr kann man das zusammenfassen. Nur irgendwie ist das manchmal jetzt schwierig, dass ich dann manchmal auch als Sandra so die Alex in mir hochkommen spüre, auch in so Situationen, wo ich das gar nicht dürfte. Ja. Also gerade wenn ich dann mit meinen normalen Freunden unterwegs bin, die dann so ein bisschen... dann waren wir im Kino und ich musste mich total zusammenreißen, nicht irgendwie die Leute anzusprechen, und ich wollte danach auch direkt weggehen, aber das ging auch mit den Leuten dann gar nicht. Und dann, ich habe halt als Alex auch noch eine zweite Handynummer, also ein zweites Handy habe ich mir dann irgendwann zugelegt, weil das war total schwierig dann, wenn ich weg war. Also du stellst dich dann auch bei den Leuten als Alex vor. Also es gibt jetzt schon Bekannte, die denken, du bist Alex. Ja klar, ich habe richtig Freunde. Ich habe wirklich Freunde als Alex auch. Also ich gehe auch abends als Alex dann, verabrede mich auch mit Leuten als Alex. Also ich sehe das gar nicht mehr so, dass ich das gar nicht mehr unbedingt bin. Und wenn du mit deinem Freund zusammen bist, bist du ganz zurückgenommen wieder Sandra? Ja, meistens schon. Oder flutscht da auch schon mal die Alex durch? Ich weiß nicht, der Martin merkt das, also Martin und wer merkt das halt langsam irgendwie, dass, nicht, ich würde nicht sagen, dass der es merkt, der ist halt auch sehr sensibel manchmal und der merkt vielleicht, dass ich mich so ein bisschen verändert habe, aber ich versuche das, ich versuche es halt irgendwie zu kaschieren. So, Alex, lass uns über Sex reden. Okay. ja, jetzt kommt doch schon. Nee, das wird sehr spannend. Alex, also die Person Alex hat ja, ist ja Single. Wie viel Mal Sex hatte Alex in den letzten 8 Wochen? 6 Wochen? Mit wie vielen verschiedenen Leuten oder wie oft? Also ja. Ich kann jetzt nicht sagen, mit wie vielen verschiedenen. Das kannst du nicht sagen. Doch, das kann ich sagen. Ich kann nicht sagen, wie oft. Also ich habe, ich bin da auch echt total, auch sexuell total verwirrt irgendwie als Alex. Ist halt für mich so, ich hatte halt auch was mit so zwei Mädchen, das habe ich vielleicht in dem Moment erstmal, war es mir total egal, als wir im Club waren. Ich habe erst dann irgendwie später das gecheckt, da war ich ziemlich dicht. Also mit Mädelssex. Ja, nicht nur, ja klar. Ach so, Gruppensex. Nein. Nee, aber irgendwie, raus mit der Sprache. Wie viel Mal hast du jetzt schon irgendwie Sex gehabt? In den letzten 4 Wochen. Mit fremden Leuten. Mit drei verschiedenen? Drei verschiedene. So. Ja, mit dem einen treffe ich mich halt öfter irgendwie. Das ist halt jetzt irgendwie schon so ein bisschen, das geht schon eher so jetzt langsam in was Festes, also nicht was Festes. Okay. Jetzt ab diesem Punkt wird die Sache ernst, lustig. Denn das ist nicht mehr so lustig. Da gibt es deinen Freund Martin, wie du gerade den Namen genannt hast, der ist mit Sandra zusammen und der geht davon aus, dass Sandra nett und freundlich und treu ist. Wahrscheinlich. Mit Sicherheit, glaube ich, oder? Ja, auf jeden Fall. Also spätestens an dem Punkt, finde ich, musst du den Knoten auflösen in deinem Leben. Vermutlich hast du ganz viel unterdrückt bisher, dass du dich das traust, in der Person der Alex auszuleben, was du vorher, aus welchen Gründen auch immer, unterdrückt hast. Versuch doch, die beiden Personen zusammenzuführen. Löst es doch auf. Mach doch eine Person daraus. Du bist es. Ja, dann verliere ich ja irgendwie alles, was ich so, also ich glaube nicht, mein bisheriger Freundeskreis irgendwie das akzeptieren würde. Ja. Ich glaube, die würden das alles unter so einem Schlampenstempel ab. Was es vielleicht auch ist, aber ich habe halt irgendwie auch, ich möchte es halt auch nicht aufgeben. Und gerade bei meinem Freund, der ist total. Ja, aber du kannst ja nicht. Du kannst ja. Labil. Ja. Ich kann, wenn ich den verlasse, der sagt fast jedes Mal, wenn ich mit dem zusammen bin, er wüsste gar nicht, was er ohne mich machen sollte. Der hat irgendwie auch mit seinen Eltern irgendwie. Ja, die kennen sich gar nicht gut. Aber die Angst, dass sich der Freund vielleicht was antun könnte, wenn man ihn verlässt, ist kein Grund, auf so eine Lüge weiter zu schwimmen oder so ein Parallelleben zu führen. Ja, du kennst den ja nicht. Der ist wirklich total, der fängt an zu heulen, wenn ich ihm mal absage oder so. Der ist total. Ja, dann musst du das lernen, dass es halt auch anders geht. Vielleicht langweilt der dich ja total. Langweilt? Ja, frage ich. Langweilt der dich? Ganz Ach, ernst? Nicht, ja. Ja. Ja, mittlerweile schon, weil mittlerweile habe ich ja gesehen, was es sonst noch ja, gibt. Ja, eben, genau. Mensch, Alex, also das ist ja ein Spaß. Am Anfang hörte sich das wie so ein Spaß an, aber da kann man sich auch wirklich so in so eine Lügenwelt hineinbegeben. Ja, genau. Und dann wird das immer krasser und dann kommst du irgendwann nicht mehr raus. Vielleicht ist jetzt noch ein Punkt, wo du sagen kannst, okay, jetzt muss ich das mal ein bisschen auflösen. Sonst also dann jetzt einfach die Alex wieder wegmachen. Aber das funktioniert, glaube ich. Nee, das funktioniert nicht. Das ist ja irgendwas, was in dir ist und was aus dir raus will. Nee, vereinige die Alex mit der alten Sandra. Aber dann wird es die alte Sandra eben nicht mehr geben, sondern eine neue, andere Alex. Aber mit deinem Freund, das musst du klären. Das finde ich nicht in Ordnung. Das kannst du nicht machen. Der fällt ja aus allen Wolken, aus allen Himmeln, wenn der das irgendwie mitbekäme, was du da tust. Meinst du jetzt, dass ich das dem sagen? Ich sag dem das aber nicht. Ich sag dann lieber irgendwie. Ich werde mir jetzt wohl nicht erzählen, dass ich irgendwie die letzten paar Monate. Nein, du musst jetzt überlegen, was du willst. Genau, du musst überlegen, was du willst. Willst du, du musst die Grundsatzfrage stellen. Willst du mit ihm zusammen sein? Das ist die Grundsatzfrage. Ich brauche irgendwie halt, Ja, aber du machst es dir bequem. Du holst dir die Früchte auf der einen Seite in der Rolle von Alex und ruhst dich im warmen Bettchen aus in der Rolle von Sandra bei deinem Freund. Das ist ja nicht fair ihm gegenüber. Ja. Das heißt, in dem Moment, wo du die Karten auf den Tisch legst, wird sich alles neu fügen. Vielleicht verlässt er dich, vielleicht ist er so geschockt, dass er überhaupt nichts mehr mit dir zu tun haben möchte. Ich glaube, der ist geschockt, aber bevor der mich verlässt, macht er irgendwas an. Der ist total, ich habe dem auch schon 100 Mal gesagt, der soll sich irgendwie mal psychologisch beraten lassen oder so. Aber du kannst, du gibst mir doch recht, dass du aus Rücksichtnahme und aus Mitleid nicht mit einem Menschen zusammen sein kannst. Das geht doch nicht. ja, ich es tangiert mich insofern nicht mehr so stark, als dass ich bin ja, also ich habe das ja auch, ich habe auch irgendwie die Kontakte mit dem reduziert, weil ich jetzt auch als Alex halt, es geht, ich habe halt da auch jemanden kennengelernt, den ich ganz interessant finde, wo ich auch noch nicht so weiß, was das ist. Wer weiß, vielleicht wäre der sauberste Schnitt zu sagen, ich trenne mich von ihm, von Martin. Von Martin? Ja. Okay. Ja, wobei, das musst du für dich entscheiden, das kann ich ja nicht so schnell dahin werfen. Aber was ich dir sagen kann, was ich wirklich so sehe, ist, dass du nicht in so Parallelwelten leben darfst. Das tut auch, das ist erstmal schlecht den anderen gegenüber, unfair den anderen gegenüber, aber letztendlich ist es für dich auch nicht gut. Weil du kommst natürlich in Konflikte. Das kann man aus Spaß mal eine Weile machen, aber das kann man nicht, wenn es ernst wird, wenn es um Ehrlichkeit geht, Beziehung geht, Treue geht, kann man das nicht machen. Das ist nicht in Ordnung. Und wenn ich jetzt die Beziehung absägen würde, die Sandra-Beziehung und meine Beziehung, die ich als Alex jetzt so im Moment so ein bisschen reinrutsche, also da, wenn ich, das wäre, wenn ich jetzt die Beziehung als Sandra, wenn ich da den Martin jetzt halt, gut, wenn ich glaube nicht, dass ich das kann, aber wenn ich den jetzt verlassen würde, dann wäre das okay, wenn ich dann noch meine zwei Ichs hätte, oder findest du... Ich würde perspektivisch würde ich das wieder vereinen in eine Person. Ich glaube, aus so einem Spaß kann wirklich nach einer gewissen Zeit ernst werden und das ist dann nicht mehr gut für dich, wie ich es gerade schon sagte. War mein Statement dazu, Alex oder Sandra? Mehr kann ich nicht sagen. Okay. Fing lustig an, war aber dann doch ein bisschen ernst, aber ist ja auch okay, dass man das von der Seite mal so beleuchtet hat. Ja, finde ich auch okay. So, meine Liebe. Gut, okay. Alles Gute. Dann wünsche ich auch noch einen schönen Abend. Dankeschön. Danke. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050, unsere kostenfreie Telefonnummer für euch. 0800 220 5050. Meine Frage in meine Regie, mit wem machen wir weiter? Mit Sina. Und Sina ist 22. Guten Morgen, Sina. Hallo, Domian. Hallo, Sina. Hi, ich bin total aufgeregt. Ich auch. Ich bin auch total aufgeregt. Ja, was machen wir jetzt hier beiden? Ich muss dir ganz eben sagen, ich finde dich total toll und ich höre dich jede Nacht und wahrscheinlich hörst du das auch 100 Mal am Tag. Danke, aber ich freue mich sehr, dass du sagst. Ja, ich muss dir das einmal sagen, du bist ein ganz toller Mensch. Wirklich. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Also, worum es geht, genau. Bei mir spukt es in der Wohnung, aber hallo. Erzähl mal. Also es ist halt schon ich wohne seit einem knappen Jahr jetzt in meiner Wohnung. Und du wohnst alleine da? Ich wohne alleine ja. Da, genau. Und ich höre halt schon seit Monaten, höre ich wirklich jede Nacht um 12.17 Uhr Schritte auf dem Dachboden. Ich muss dazu sagen, ich wohne halt im vierten Stock und ja. Über mir ist ein Dachboden und ich wohne im Altbau. Ja, also über dir ist ein Dachboden? Genau, richtig. Ja. Direkt über meinem Schlafzimmer. Ja. Und es ist schon so extrem, dass ich fast nicht mehr zu Hause wohnen kann. Also es ist, natürlich denkt man immer erst so als Außenstehender, man glaubt das nicht und so. Aber meine Freundin hat vor Wochen bei mir gepennt und dann war das wirklich so, dass sie nachts mit mir zusammen aufgewacht ist, weil das so laut war. Das hört sich quasi an, als würde der ganze Tisch umfallen auf dem Dachboden. Immer um 0 Uhr? 0 Uhr 17. 0 Uhr 17, Punkt 0 Uhr 17. Punkt 0 Uhr 17. Und wie lange hält das dann an? Das geht so 10 Minuten. Und du hörst nur hin und her gehende Schritte? Nur hin und, ja genau, Schritte und als würde jemand oben extra was umwerfen. Also es ist so ein extrem lautes Geräusch, dass ich wirklich davon wach werde auch. Geh doch mal um 0.17 Uhr auf den Dachboden. Ja, das haben wir ja schon gemacht. Und? Da war nichts, da ist komplett nichts. Wer ist denn nach oben gegangen? Ja, mein bester Freund und ich, aber ich stand hinter ihm, weil ich... Du hattest Angst. Genau. Und als ist er wirklich dann um 17 Minuten nach 0 Uhr hochgegangen? Haben wir wirklich gemacht, ja. Hörte man das oben denn auch noch? Nein, da war gar nichts. Und wenn du dann runtergegangen wärst, oder bist du vielleicht, war unten noch was zu hören? Nee, dann war auch nichts mehr zu hören. Aber es war, weil wir dann eben oben waren, da war irgendwie gar nichts. Und als wir dann unten waren, war auch nichts mehr. Hm. Aber dann nächste Nacht war trotzdem wieder was. Also es ist ganz... strange. Und habt ihr euch denn getraut, wirklich auf den Dachboden zu gehen und Licht da auch irgendwie anzumachen? Ja, das Ding ist, da kann man halt kein Licht anmachen, aber wir sind da mit einem Messer hingegangen, was wahrscheinlich nichts bringt. Ein Messer kann in der Regel gegen einen Geist nichts ausrichten. Ja, das stimmt. Aber man macht das halt zum Schutz, ne? Natürlich. Ja, und dann ist halt, vor 3 Wochen war das dann so, dass ich von Samstag auf Sonntag nachts bin ich in meinem Zimmer, also in meinem Schlafzimmer bin ich wach geworden, weil ich das Gefühl hatte, dass in meinem Zimmer... Ich habe da halt so einen Schminktisch stehen, dass der komplett umgefallen ist. Das war so radikal laut, dass ich wach geworden bin. Du warst aber nicht vorher besoffen? Gar nicht, nein. Und hast auch keine Drogen genommen? Nein. Würde ich nie machen. Sag mal, du erzählst das mit so einer Lockerheit und Flockigkeit. Wenn das wirklich so ist, wie du das schilderst, ist das eigentlich total gruselig. Ja, das Schlimmste kommt ja jetzt erst noch. Ja, ich erzähle das locker, weil ich ein ziemlich lockerer Mensch bin und immer, wenn ich nervös bin, versuche ich dann auch locker zu wirken. Ich bin nämlich gerade auch wieder bei meiner besten Freundin, weil ich wirklich nicht mehr zu Hause schlafen kann. Es ist so ich wollte nämlich gerade fragen, war es denn heute Nacht, also gerade eben quasi auch wieder, weißt du nicht, weil du bei deiner Freundin warst. Richtig. Und dann eben vor 3 Wochen war das dann so, war ich dann sonntags bei meiner Freundin nachmittags, weil sie hatte Zimtschnecken gemacht. Und ja, ist eigentlich unwichtig. Aber dann war das so, dass mein Handy an dem Sonntag war komplett, also der Akku war leer. Ja. Und ich habe das dann abends, hatte ich das dann an meine Ladestation gestellt und dann habe ich das angemacht und dann war mein Wecker um 0.17 Uhr eingestellt. Puh. Das ist ja ein bisschen wie in einem richtigen Horrorfilm. Ja, aber wirklich wie im richtigen Horrorfilm. Und vor 2 Wochen ist einfach mein Buch aus dem Schrank gefallen. Zu welcher Zeit? Das war morgens um 9. Hast du es vielleicht nicht richtig reingestellt gehabt? Nee, das ist halt ein Bücherregal, ne? Und da stehen halt ein paar mehr Bücher und das ist da so, also sowas kann man auf ja, der Mitte. Ja, sowas kann man ja vielleicht was war denn das für ein Buch? Das war ein ziemlich schweres Buch, das war ein ziemlich großes Buch auch. Und was ging's in dem Buch? Das ist so von Karl Lagerfeld. Von Karl Lagerfeld. Also Karl Lagerfeld lebt noch. Das heißt, er kann nicht bei dir spuken. Er kann nicht bei mir spuken, richtig. Wir haben ihn ja vorige Woche noch bei Thomas Gottschalk gesehen. Ja, das stimmt. Ja. Aber es macht mir wirklich Angst. Also es ist, wie gesagt, es kommt vielleicht echt witzig rüber, aber es ist schon extrem. Ich wundere mich immer noch über die Art und Weise, wie du das erzählst. Wenn ich das so erleben würde und ich hätte alles ausgeschlossen, was da vielleicht sein könnte, dass da kein Mensch oben ist und weiß ich was, wäre ich aber im Schockzustand. Ja, das bin ich auch. Natürlich redet man sich immer ein, okay, das ist nichts Schlimmes und vielleicht ist das wirklich, dass irgendwie dann Marder rumläuft oder so, aber ich weiß es nicht. Ich habe natürlich mit meinen Eltern da auch schon drüber gesprochen und die haben halt auch gesagt, ach Sina, da ist nichts und so, aber... Du wohnst seit einem Jahr da. Genau, richtig. Wann hat das angefangen? Das hat ungefähr, ja, so 2-3 Monate nach meinem Einzug angefangen. Ja, und kann man sagen, dass es seitdem jede Nacht ist? Ja, das kann man gut sagen, ja. Boah, jede Nacht um 0.17 Uhr. Richtig. Also ich muss dazu sagen, es wird halt die letzten Wochen immer extremer. Also es war immer so durchgängig so ein Geräusch und jetzt momentan ist es wirklich so, dass ich das Gefühl habe, es kann auch sein, dass ich es mir einrede, aber es wäre jemand in der Wohnung. Also es ist wirklich extrem. Ist dieser Dachboden mit anderen Dachböden irgendwie verbunden oben? Ja, also du musst dir das vorstellen, dass halt der Dachboden, das ist halt für jede Wohnung ist quasi so ein Kämmerchen und dann ist da so ein großer Raum, der über meinem Zimmer ist, wo man halt Wäsche aufhängen kann. Könnte es vielleicht sein, dass irgendjemand in einem dieser Kämmerchen ist und dir einen Schabernack spielen will? Ja, das wäre natürlich ein witziger Typ, ne? Wenn ja, er das ist ja sehr kurios, weil er nun gerade denn jede Nacht da hochgeht und das macht. Eben, ja. Aber ich meine, man muss ja alles erstmal ausschließen, was auf irgendwelche menschlichen Ursachen zurückzuführen wäre. Das heißt, im Prinzip müsste der ganze Speicher durchkämmt werden, ja. Ob da nun wirklich kein Mensch ist und kein Tier. Aber ja, ein Tier schließt du aus, weil du sagst, das sind wirklich Schritte. Das sind wirklich Schritte, wirklich. Du hörst aber keine Stimmen, kein Stöhnen. Gar nichts. Das ist wirklich extrem. Wie alt ist das Haus? Das ist, glaube ich, schon ziemlich alt. Das ist halt ein Altbau. Und ich wohne an den Landungsbrücken, die sagen dir bestimmt was. In Hamburg. In Hamburg, ja klar. Ja, genau, klar. Richtig. Ja. Und also da gibt's ja auch diese Hexengeschichten da vom Hafen und so. Ich weiß nicht, ob da was jetzt mit zu tun hat. Ich bin eigentlich gar nicht so, wie soll man sagen, eigentlich glaube ich gar nicht so an Geister, aber... Vielleicht ist dort oben vor vielen Jahren ein Mensch umgebracht worden. Ach ja, das habe ich nämlich auch schon gedacht. Oder es hat sich ein Mensch aufgehängt. Nein, ich will da gar nicht jetzt weiter spekulieren. Ja. Hast du mit dem Vormieter mal gesprochen? Ob der Habe ich schon gemacht, und? Ja. Der hat das nicht so empfunden? Der hat das gar nicht empfunden. Also er meinte auch, er hat das noch nie gehört und er wüsste nicht, wovon ich rede. Gibt es andere Leute im Haus, mit denen du darüber gesprochen hast? Also das habe ich auch zu deiner Redaktion schon gesagt, ich habe halt eine Nachbarin, das sind halt Vermutungen, die halt, glaube ich, viel mit Okkultismus und dem ganzen Zeug auch viel zu tun hat. Ich weiß nur nicht, ob sie... Weil sie geht mir halt auch ganz viel aus dem Weg. Also es ist so, ich kann sie nicht direkt angucken. Die wird schuld sein. Die macht irgendwas. Meinst du? Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht macht die irgendetwas, dass sich das so anhört, als wäre das auf genau über dir. Vielleicht ist es im Grunde genommen in der Nebenwohnung. Manchmal gibt es ja so komische Schallverbindungen, dass man das, man denkt, es ist überall, aber es ist nicht überall. Ja, das, ich hoffe nicht. Wie viele Leute wohnen denn auf dieser Etage bei dir? Du? Drei Leute. Drei Leute. Genau. Mhm. Ja, sie ist schon ein bisschen komisch. Ich hoffe, die hört jetzt nicht zu. Nein, nein, die hört bestimmt jetzt nicht zu. Die macht jetzt ganz andere Sachen. Ja, genau. Bin ich ganz sicher. Aber du hast sie konkret und gezielt darauf noch nicht angesprochen. Nee, habe ich nicht. Habe ich wirklich nicht. Also das kommt ja auch komisch, ne? Ich meine, was soll ich dann auch sagen? Ja, ja. Wir halten aber fest, dass diese Schritte und diese Geräusche haben auch schon andere Leute gehört. Nämlich deine Freundin. Richtig, genau das ist es. Guter Freund von dir. Wie viele Leute? Du hast jetzt von zweien gesprochen. Wie viele haben es gehört insgesamt? Ja, das sind drei, vier sind schon auf jeden Fall. Es war auch schon mal, dass wir zum Beispiel in meinem Zimmer saßen oder in meinem Wohnzimmer, also neben dem Schlafzimmer und haben einfach nur Wein getrunken und dann haben wir wirklich nachts auch diese Geräusche nochmal gehört. Und dann meinte meine beste Freundin, die Mani meinte dann auch so, oh mein Gott, was war das denn? Ich so, ja Mani, das ist genau das, was ich meine, wovon ich immer wieder rede. Jetzt bist du heute bei deiner Freundin. Genau. Aber morgen ist wieder eine Nacht und übermorgen. Wie willst du weiter dich verhalten? Ich weiß es gar nicht. Also ich finde das auch gruselig, egal was da nur hintersteckt. Ja. Wenn so etwas immer auftaucht, ist es irgendwas Merkwürdiges. Das muss nicht unbedingt ein Geist sein, aber irgendwas Blödes ist es. Eben. Und das ängstigt einen, man liegt im Bett und will schlafen und dann passiert das. Ja, eben, genau das ist es. Mann, ich habe keine Idee, was es sein könnte, Sina. Ich habe keine Idee. Das ist die Frage, wie lange es dann aushält in der Wohnung. Wenn man das nicht ergründen kann, muss man ja so eine Wohnung verlassen. Ja, eigentlich schon. Vielleicht will die okkulte Nachbarin dich wieder rausekeln, damit die Wohnung haben kann. Irgend sowas. Ja, aber ich muss echt sagen, die ist wirklich komisch. Ja. Also wir werden es jetzt nicht klären können. Nee, eben. Ich dachte nur, ich wollte es dir mal erzählen. Vielleicht würdest du das ganz interessant finden. Ja, finden wir alle hochinteressant. Vielleicht haben unsere Zuschauer und Zuhörer auch eine Idee, was das sein könnte. Wenn dem so ist, dann bitte sehr. Die Telefonnummer ist ja bekannt. 0800 220 5050. Genau. Was sind wie würdet ihr das deuten, was da los ist bei Sina? Ja, richtig. Bleib mal dran. Vielleicht kommt ein interessanter Hinweis noch von unseren Zuschauern und Zuhörern. Oh, ich bleib sowieso dran. Ich höre dich ja immer. Sehr gut, Sina. Also, wir sind sehr gespannt und ich hoffe, dass sich die Sache doch irgendwie löst oder dass du da irgendeine Erklärung finden wirst. Ich danke dir, Domian. Könnte ich noch ein Autogramm haben? Sehr gerne. Du legst auf, wir rufen an wegen der Anschrift. Alles klar. Okay, tschüss. Ciao. So, das war ja schon mal die schöne Gute-Nacht-Geschichte, so für uns alle für heute Nacht, wenn wir irgendwas hören über uns, vor allen Dingen, wenn man ganz oben wohnt. Dann wissen wir, das kann vielleicht sowas sein, wie bei Sina vor sich geht. Hier ist Stefanie und die Stefanie ist 19. Guten Morgen. Hallo. Hallo Stefanie. Um was geht's denn bei dir? Also mein Bruder ist gestorben. Mein großer Bruder, am 11. Dezember ist der verunglückt in Brasilien. Mhm. Bei seinem Auslandssemester, er hat Energietechnik studiert. Also jetzt letzten Dezember. Genau. Ja. Noch keine, zwei Monate her. Und was ist da genau passiert? Er hat eben gefeiert mit Freunden, dass die all ihre Prüfungen bestanden haben. Mhm. Und haben ein bisschen was getrunken, haben halt am Strand gefeiert in Fortaleza, das war im Norden von Brasilien. Mhm. Und das war eben Vollmond und das Wasser war halt wohl so voller Strömungen und dann wurden er und noch zwei Mädchen, zwei Freundinnen erfasst und andere Freunde von ihm, die haben eben zuerst die Mädchen gerettet, die haben überlebt und mein Bruder, der hatte dann eine Atemlähmung und ist ertrunken, konnte aber noch aus dem Wasser gerettet werden, aber hat dann da an Land aufgehört zu atmen. Mein Gott, wie dramatisch und wie traurig. Ja. Wie alt ist dein Bruder geworden? 23. Ja. Die haben da gefeiert und wollten noch ein bisschen baden gehen. Das ist ja schönes Wetter, da ist ja Sommer. Genau. Und dann dieses Unglück. Ja. Wie und wann habt ihr, also du und deine Familie, das erfahren? Das war noch am selben Tag. Also das war so um 1 Uhr morgens ist das da in Brasilien passiert. Das war so 5 Uhr morgens unserer Zeit. Mhm. Und dann am 9 Uhr abends standen auf einmal zwei Polizisten bei uns vor der Tür. Mhm. Und ich habe aufgemacht und irgendwie war das schon falsch. Also, und ich kam halt direkt vor wie so einen falschen Film. Und dann kam meine Mutter direkt dazu und die haben dann direkt gefragt, sind sie die Angehörigen von David Ross, geboren am 3. Mai 1988? So. Mhm. Ja, und meine Mutter dachte noch, das wäre irgendwas mit seinem Auto, dass er irgendwie reingefahren ist oder was. Und ja, können wir reinkommen? Und mein Herz hat einfach nur gepocht wie wild. Und dann haben sie das gesagt. Und das ist einfach so falsch. Das ist einfach wirklich, ich kam mir vor wie im falschen Film. Weil die ganz einzige Reaktion, die ich davon hatte, war einfach ein lautes Nein. Das kann überhaupt nicht sein, nicht mein Bruder. Mhm. Du warst du mit deiner Mutter alleine oder war dein Vater euer Vater? Nee, wir haben gerade nachts im Museum 2 geguckt. Bitte? Wir haben gerade nachts im Museum 2 geguckt. Im Fernsehen, da hat die Tür geklingelt und dann kam mein Vater aus dem Wohnzimmer dann auch direkt, wenn er wusste, dann, okay, da ist irgendwas los. Mhm. Und meine Schwester, meine große Schwester, die ist jetzt 28. Mhm. Die war auch noch bis vor einer halben Stunde, bevor die Polizisten kamen, waren die auch noch mit ihrem Freund bei uns. Die haben wir dann auch angerufen, dass sie direkt nochmal vorbeikommt, ohne ihr zu sagen, was los ist, damit sie noch gut fahren können. Aber das hat die wahrscheinlich schon an der Stimme gehört, dass was Schlimmes ist. Ja, natürlich. Wir haben die Fahrt schon ganz aufgelöst und die kamen dann direkt vorbei. Und wie lange waren denn die Polizisten dann bei euch? Ja, das weiß ich nicht, die Zeit, das war irgendwie alles so surreal, das hat man gar nicht wirklich wahrgenommen. Also ich denke schon um die 2,5 Stunden. Ja, sicherlich hast du auch und deine Eltern auch das im ersten Moment nicht wahrhaben wollen und können. Nee. Das kann man ja gar nicht. Nee, das hat man gar nicht verstanden. Das ist am 11.12., sagst du, passiert. Genau. Dein Bruder ist dann überführt worden nach Deutschland? Genau, also die Polizisten kamen mit der Nachricht und direkt im gleichen Atemzug mit der Rechnung vom Auswärtigen Amt, bitte einmal 8.000 Euro überweisen, wenn ihr den Leichnam hier haben wollt. Auch sehr pietätvoll. Ja, also es tat den Polizisten auch wirklich leid, aber es ist doch einfach grausam. Wann ist dein Bruder dann beerdigt worden in Deutschland? Am 22. Dezember, zwei Tage vor Weihnachten. Hast du ihn nochmal gesehen? Das habe ich mir lange überlegt, aber konnte ich dann am Ende doch nicht, weil das war schon, ja, 11 Tage schon, nachdem das passiert ist. Und sie haben ihn zwar also einbalsamiert, aber sah halt schon ganz anders aus und ich dachte, ich will ihn lieber so behalten. Mhm. Haben denn deine Eltern ihn nochmal gesehen oder die anderen? Ja, meine Schwester auch. Die auch nochmal. Mhm. Jetzt ist das ja ganz frisch, das ist ja gerade wie gestern letztendlich geschehen. Ja. Wie empfindest du es denn heute? Jetzt ist Februar. Immer unterschiedlich. Also ich habe irgendwie, also während der Trauerfeier selber war ich zum Beispiel auch ganz, ganz stark irgendwie. Mhm. Also ich habe mit meiner Schwester zusammen noch eine Rede gehalten. Ja, das hast du gekonnt, hast du geschafft. Ja. Ohne zwischendurch zu weinen. Ja, es waren so Momente, wo man so kurz innehalten musste, aber dann hat man sich wieder eingekriegt. Und dann habe ich aber auch irgendwie durch den Gottesdienst irgendwie so viel Kraft bekommen, dass ich auch sehen konnte, wie der Sarg dann in die Erde gelassen wird, ohne dabei weinen zu müssen. Weil ich genau wusste, das ist nur die Hülle und das ist ja im Endeffekt nichts. Wann hast du geweint? Viel, so in den ersten Tagen, also vor allen Dingen in der ersten Nacht. Also wir sind dann, nachdem die Polizisten dann da waren und meine Schwester wieder da war, sind wir dann nach Köln gefahren zu seiner Freundin und haben mir das gesagt. Und dann mein Freund, hat sich auch ein paar Stunden vorher von hier verabschiedet, habe ich sie noch zur Bahn gebracht, ist er wieder nach Aachen gefahren, weil er studiert da. War gerade noch vielleicht eine Stunde da und dann habe ich ihm das nur so zittrig am Telefon gesagt und er ist direkt wieder in die Bahn gestiegen, wieder hier hingekommen. Könnte mir auch vorstellen, dass jetzt immer wieder so Momente kommen, wo du weinen musst, oder? Ja, das ist ja gerade einer. Ja, ich mag's schon, ja. Redet ihr in der Familie viel über das Unglück? Ja, also, keine Ahnung, meine Mutter, die fragt immer, wieso. Also es gibt eigentlich keinen Tag, wo ich das nicht von ihr höre, so warum oder... Warum und warum er? Ja. Fragst du dich das auch? Nee. Wie, ich weiß nicht, ich habe irgendwie so ein Glauben an Schicksal entwickelt, aber das ist irgendwie... Wie ordnest du dieses Unglück ein für dich und dein Leben? Du sagst ein Glauben an Schicksal, was heißt das genau? Also, das hat uns quasi auch unsere Trauerbegleiterin ein bisschen mit so auf den Weg gegeben. Sie sagt so, sie glaubt persönlich auch so an einen Lebensplan. Hm. Also beispielsweise, wenn ein Flugzeug abstürzt und alle sind tot bis auf eine Person oder so, dann ist das, kann das doch eigentlich nur vorbestimmt sein, dass bei dieser Person die Zeit eben noch nicht abgelaufen ist, dass sie noch eine Aufgabe hat. Hm. Und so in dem Sinne glaube ich das auch, weil David, also so heißt mein Bruder, der war einfach so ein guter Mensch und so eine gute Seele und hat uns alle immer zum Lachen gebracht, immer dazu gebracht, so nachzudenken und hat uns alle mit seiner Musik beglückt, der hat so schön Gitarre gespielt und der war auch für sein Alter so ungewöhnlich weise, wie ich finde, weil also er war halt einfach mein großer Bruder, er hat mich immer beschützt. Also, er wirkt sehr, sehr nach in dem, was er war, was er gesagt hat, wie er sich verhalten hat. Das wirkt sehr nach, hat einen großen Eindruck bei dir hinterlassen. Ja, aber nicht nur bei mir, also die Kirche bei der Beerdigung, da waren über 200 Menschen da. Mhm. Und es ist einfach, also sein Wesen war einfach so lebensfroh, er war einfach so die Sonne, die einfach jeden angesteckt hat. Er kam einfach in den Raum und es gab einfach niemanden, der ihn nicht mochte. Mhm. Weil er einfach voll ein offener, witziger Mensch war und es hat einfach immer nur Spaß gemacht, mit ihm zusammen zu sein. Und es kam immer irgendeine tolle Geschichte bei rum und... Hast du das Gefühl, dass er bei dir ist? Ich habe schon viermal von ihm geträumt. Ich bin die Einzige, die das so hat. Glaubst du denn an ein Leben nach dem Tod? Ja, aber nicht so, wie es jetzt irgendwie die katholische Kirche vorschreibt. Ich meine damit auch die Frage, ob du glaubst, dass er dich oder euch noch wahrnehmen kann. Das auf jeden Fall. Ja. Und er, gerade er konnte es nicht sehen, wenn jemand weint. Und es war einfach in den ersten und zweiten und dritten Tag, nachdem das passiert ist, hat sich das ja rasend schnell in der ganzen Familie umgesprochen. Wir hatten auch 50 Leute auf einmal im Haus. So von seinem Freundeskreis noch 10 Leute, dann alle Tanten, Onkel, Cousins, Cousinen. Und wir saßen alle zusammen, haben einfach alle nur geweint und konnten überhaupt nicht anders. Und das war einfach nur schrecklich. Und für ihn muss es auch genauso schrecklich gewesen sein. Hast du denn manchmal das Gefühl, wenn du weinst, dass du denkst, eigentlich darf ich gar nicht weinen, weil er es gar nicht möchte? Ich habe das Gefühl, ich darf nicht weinen, wenn... Also ich darf schon weinen, aber ich sollte nicht weinen, wenn es irgendwer anders sieht. Weil ich dann denke, dann sorge ich nur wieder irgendwie dafür, dass meine Mama sich noch mehr Sorgen macht oder auch mein Papa und meine Schwester. Bist du hast gerade von einer Trauerbegleiterin gesprochen, gibt es die immer noch, die euch betreut? Ja, also die betreut uns jetzt nicht persönlich, sondern halt so eine Gruppe, die treffen alle zwei Wochen. Weißt du was, ich finde ganz, ganz toll und ganz schön, was du gerade von ihm erzählt hast. Ich finde, ich fand das so tröstlich. Du hast das so schön eingeordnet, dass... Es klang so, als hätte er dir, deinem Leben und vielleicht auch vielen anderen Leben sehr viel Sinn gegeben durch die Art und Weise, wie er gelebt hat. Auf jeden Fall, er hat jedem vorgelebt, also vor allen Dingen mir, wie man es macht. Das ist was ganz Tolles, finde ich, was ganz Tröstliches, was dich auch immer wieder trösten soll, wenn du traurig bist, dass er nicht mehr da ist. Und darüber kann man ja auch traurig sein. Aber er mit seiner Art und Weise wirkt wahrscheinlich dein ganzes Leben lang nach. Er wird immer in irgendeiner Form so bei dir sein und in Erinnerung bleiben. Ja. Ich versuche auch irgendwie so ein paar positive Eigenschaften so von dem ein bisschen anzunehmen, auch wenn das nicht einfach ist. Weil er war auch für alles, was er bekommen hat und so, war er immer so dankbar. Also gerade zu meinen Eltern, dass sie ihm die Studiengebühren bezahlt haben und für jede Kleinigkeit, auch wenn meine Mama dann so morgens zum Frühstück so Eier mit Speck gemacht hat oder so, boah Mama, wie geil ist das denn? Und David hieß er. Genau. Denken wir erstmal alle gemeinsam an David. Ja. Stefanie, es tut mir wahnsinnig leid, was da passiert ist. Für eure Familie, für dich, für ihn. Danke. Ich wünsche dir ganz viel Kraft und ich glaube, dass du in Gedanken schon ganz gut dabei bist, das zu verarbeiten, so wie du es gerade geschildert hast. Ja, ich denke irgendwie, dass er irgendwie seine halt Aufgabe hatte, so und irgendwie das Leben vorzumachen. Genau so meine ich es, ja, genau, genau. Und ich weiß nicht, ich betrachte das irgendwie so schon von weiter weg. Also ich weiß auch nicht, woran das dann liegt, dass ich mich nicht frage, warum oder so, aber er fehlt einfach ich, so. Ich glaube, das ist auch gut, dass du das nicht fragst. Weil wenn man immer warum fragt, man bekommt sowieso nie eine Antwort darauf und das ist eine zermürbende Frage, dieses Warum. Ja. So wie du daran gehst, finde ich schon viel besser. Ich möchte dir sehr gerne noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Ja, gerne. Heute Nacht ist Magdalena hier. Mhm. Das geht so, du legst bitte auf und dann wird Magdalena dich gleich anrufen. Okay. Von Herzen von uns allen viel Kraft und alles Gute für dich und deine Familie. Danke. Sehr gerne. Tschüss, Stefanie. Tschüss. Ciao. 1:36 Uhr haben wir und jetzt möchte ich euch gerne unser Thema sagen, unser Hauptthema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema Ich traue mich nicht. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die Angst haben, große Angst haben, zum Beispiel über etwas Bestimmtes zu reden, ein Geheimnis zu offenbaren, die Angst haben, jemanden anzuzeigen, Angst haben, sich zu wehren, Angst haben, sich zu trennen oder die Angst haben, einen für sie sehr schweren Schritt zu tun. Wenn ihr in einer solchen Situation seid, dass ihr sagt, ich traue mich nicht, diesen gravierenden, vielleicht großen Schritt zu machen und ihr gerne mit mir darüber reden wollt, vielleicht auch beraten wollt, wie man das machen sollte oder ob man es überhaupt machen sollte, dann meldet euch am besten schon mal an unter domian@wdr.de. Und natürlich auch wieder dann während der Sendung und vor der Sendung ab 0 Uhr nächste Woche Mittwoch. Das ist unser Thema nächste Woche Mittwoch, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Ich traue mich nicht. Jetzt weiter mit der freien Themennacht, wie immer freitags. Und herzlich willkommen, sage ich, zu Volker. Und Volker ist 25. Guten Morgen, Volker. Guten Morgen. Hallo, Volker. Und was geht's bei dir? Ja, es geht bei mir darum, dass ich mal eine Freundin hatte, die ich auch echt geliebt habe. Ich war auch lange mit der zusammen, aber die ist mir halt ständig fremd gegangen. So, ja, deswegen ich dann auch bei den anderen Beziehungen, die danach kamen, auch immer eifersüchtig war. Mhm. Wie lange liegt denn diese Beziehung zurück? Die liegt ungefähr 5 Jahre zurück. Und wie lange warst du mit dieser Freundin zusammen? 1,5 Jahre. Ja, okay. Ich habe das aber auch nie irgendwie bemerkt, dass sie mir fremdgegangen ist und die ist auch mit meinem besten Freund damals fremdgegangen, auch in der Anfangszeit von der Beziehung, worauf wir uns dann auch geprügelt haben. Und du danach, und die Freundin oder du und der Freund? Nee, ich und der Freund. Mhm. Und ich habe es ihm dann eigentlich auch auf gleicher Weise heimgezahlt, um mal zu ihm zu zeigen, wie es so ist. Mhm. Und habe das dann mit seiner Freundin gemacht. Mhm. Und ja, dann hatte ich auch so ein paar sporadische Beziehungen, die aber auch natürlich nicht liefen, auch aufgrund der Eifersucht dann von mir. Mhm. Und dann habe ich jetzt vor einiger Zeit, das war vor ungefähr 2,5 Jahren, habe ich dann eine Frau kennengelernt, die ich, also mit der hätte ich mir auch Kinder vorstellen können, obwohl ich das eigentlich ich nicht so dafür bin. Und da war ich dann auch immer eifersüchtig und habe deswegen, ja, lief die Beziehung auch nicht. Irgendwann hat es nicht mehr ausgehalten, die ständigen Vorwürfe, und jetzt Schluss gemacht. Mhm. So, und jetzt habe ich halt eine neue Freundin, seit ungefähr einem Monat, und da bin ich auch immer hinterher. Ich gucke auf ihren, in ihren Chats gucke ich rein. Ich wusste das Passwort bis vor kurzem, habe da alles mitgelesen und saug mir wirklich Sachen aus den Fingern, wo andere natürlich sagen würden, ja, das ist doch alles, dass ich spinne, sage ich mal, ne? Ja. Dass das alles irgendwie meine Einbildung ist. Ja. Und wenn sie dann jemanden schreibt, lieb dich, dann sage ich mal, da geht mir die Hutschnur hoch, obwohl sie dann auch sagt, das ist ja bester Kumpel. Also sie weiß schon, dass du da schnüffelst. Nee, das nicht. Also Du machst das noch heimlich im Moment. Ja, irgendwann ist sie jetzt, also ich habe sie auch mal auf ein paar Sachen angesprochen, dann ist sie wohl drauf gekommen, dass ich das wohl machen könnte, hat dann auch ihr Passwort geändert. Mhm. Aber dann habe ich ihr ein Programm installiert auf dem Rechner, wo ich dann die Passwörter und halt alles, was sie schreibt, mitlesen kann. Und jetzt bin ich halt auf ihr neues Passwort. Volker, gekommen. Das ist doch ekelhaft, was du da machst. Echt, das ist eklig, finde ich. Wie kannst... Was? Wieso? Wieso? Wenn du so professionell deiner gerade frischen neuen Freundin schon hinterher schnüffelst, dass du da ein Programm installierst, damit du das mitlesen kannst, was sie machst, was ist denn das für ein Umgang miteinander? Mann, es war halblang. Du bist enttäuscht worden, mal vor ein paar Jahren von einer Frau. Gut, wir sind alle schon von Partnern enttäuscht worden. Ja, kannst du jetzt nicht dein ganzes Leben lang hysterisch sein und in jedem Menschen gleich den potenziellen Betrüger oder die Betrügerin sehen. So, garantiere ich dir, rennst du immer in ein Unglück. Immer. Ja, das ist ja das Problem. Ja, da musst du auch was gegen unternehmen. Ja, das ist ja so, dass ich das ja gar nicht machen möchte, sage ich mal. Ja gut, dann tu es nicht. Dann nee, aber es kommt ja alles einfach so, es kommt bei der neuen Frau, da sage ich mal, dann kommen immer irgendwelche Sachen, die Ex-Freundin gemacht hat und dann bin ich da so drin, dass ich denke, ja, wer weiß und so. Und ja, Moment. Ihr seid erstmal einen Monat zusammen. Und man muss immer allen Dingen und schon überhaupt einer Beziehung auch mal erstmal eine Chance geben. Wenn da jetzt irgendwelche Ähnlichkeiten auftauchen, muss das noch gar nicht bedeuten, dass das genauso läuft wie bei der Frau damals. Wenn du so akribisch darauf reagierst, zerstörst du es schon in der Anfangsphase. Das heißt, du musst dich da zurücknehmen. Du musst einfach in Gang runterschalten. Und du musst vor allen Dingen diesen Blödsinn sein lassen, da die Frau auszuspionieren. Wenn die das rausbekommt, wahrscheinlich ist das schon ein Grund, dass sie geht. Ja, klar, das weiß ich ja auch. Und es ist einfach schwierig, für mich einfach vertrauen zu können. Das hat natürlich auch was mit der Vergangenheit zu tun, sage ich mal. Ja, Volker, so. Man kann aber auch sich mit der Vergangenheit, auf der Vergangenheit ausruhen. Und man kann auch, du kannst noch 50 Jahre jammern, dass du damals mal betrogen worden bist von der Frau. Nun ist aber auch mal gut. Du bist erst 25 Jahre alt. Jetzt versuch mal so unvoreingenommen wie möglich an so eine Sache ranzugehen. Und pfeif dich einfach zurück. Du bist doch nicht eine Marionette von irgendwelchen fremden Mächten, wenn du sagst, ich kann nicht anders. Verdammt nochmal, dann streng dich an, dass du es kannst. Du tust es doch auch für dich und für dein Seelenglück und dass du glücklich bist und eine tolle Liebe findest. Ich finde das immer total merkwürdig, wenn Leute einmal mal so eine schlimme Erfahrung gemacht haben, dass die dann Jahre und Jahre darauf rumreiten. Lieber Himmel, das ist Vergangenheit. Und das ist ein anderer Mensch gewesen. Du bist jetzt mit einem ganz neuen Menschen zusammen. Jeder Mensch muss von null eine neue, klare, gute Chance kriegen. Und nicht gleich verdächtigt, grundsätzlich gleich verdächtigt werden. Das heißt nicht, dass du blauäugig daran gehen sollst, aber nicht so kritisch und so skeptisch. Ja, gut, da hast du natürlich vollkommen recht, sag ich mal, ne? Und ich weiß ja auch, dass es so ist und dass man so handeln sollte. Bloß einfach, ich weiß nicht, wie ich das einfach mit dem Fingerschnipsen, kann ich das nicht einfach abschalten. Nein, mit dem Fingerschnipsel nicht, aber man kann sich da reinsteigern und das hast du getan, da bin ich ganz sicher. Das tust du im Moment immer noch. Man kann aber auch versuchen, sich das abzutrainieren. Das geht nicht von heute auf morgen. Und man kann zum Beispiel solche Sachen unterlassen wie mit dem Ausspionierungsprogramm da, was du da gemacht hast. Das ist ein ganz hartes Ding. Das kannst du sofort wieder löschen und deinstallieren, was weiß ich, dass das weg ist. Du guckst nicht in die Mails, du guckst nicht auf ihr Mobiltelefon. Das ist alles Privatsache. Stell dir mal vor, das würde man mit dir machen. Ja, da wäre aber was los. Da wäre was los. Und ich würde dir sogar recht geben, aber ich gebe deiner Freundin auch recht. Wenn die mich anrufen würde und mir sagen, Volker macht sowas, dann würde ich der aber sagen, wasch dem den Kopf, aber so radikal. Und wenn er sich nicht wirklich ändert, dann bist du weg, würde ich dir sagen. Mhm. Ja. Das schaffst du, Volker. Das schaffst du, wenn du es jetzt im Blick hast und wenn du sagst, ich will diese Verhaltensweise verändern. Wie gesagt, mit dem Fingerschnippen kriegst du es nicht weg, aber du kannst es peu à peu runterfahren. Versuch es doch einfach. Ja, und ich finde einfach, da gehört einfach eine Frau dazu, die einem so, ja, ich sage mal, den Rücken stärkt und die einem auch zeigt, ich liebe dich, du brauchst bei mir keine Angst haben. Und ich habe ihr natürlich auch von meiner Ex erzählt. Mhm. Und sie sagt ja auch, bei mir musst du keine Angst haben, ich gehe ja nicht fremd. Gut, was willst du mehr? Naja, ich meine, die Zeit einfach, die Zeit wird es zeigen. Genau, genau. Also, und, ja. Dann ist das doch toll, wenn du hast es ihr schon erzählt, das heißt, die ist so ein bisschen sensibilisiert, dass du da eher empfindlich bist und die hat dir ihr Vertrauen signalisiert, dass sie vertrauenswürdig ist. So, und jetzt lass mal die nächsten Monate ins Land ziehen. Ja? Mhm. Volker. Ja. Mehr kann ich kann dir gar nicht mehr sagen. Ich hoffe, dass sie so lange aushält mit mir. Ja, wirklich schon ein schwieriger Mensch. Das muss ich sagen. Ja, aber dann veränder doch die Schwierigkeit ein bisschen. Dann mach dich doch ein bisschen einfacher. Du weißt doch, wo die Eckpunkte sind, die Kanten sind bei dir. Du weißt doch, wo du was tun musst. Sag jetzt bitte nicht, ich kann es nicht. Nö, das sage ich nicht. Ja, nee, eben. Jeder kann es. So. Man muss nur wissen, wie. Und man muss es wirklich wollen. Ja, ich sag dir, wenn du es wirklich willst, kriegst du sowas runtertrainiert. Man kriegt ganz viele Eigenschaften wegtrainiert, wenn man es will. Wenn man wirklich wie so ein Zoom sich auf seine eigenen Eigenschaften guckt und sich sofort erkennt, oh, komm, da bist du wieder auf der Spur, ich pfeife mich selbst zurück. Das kann man. Hm. So, mehr kann ich nicht sagen, Volker. Nee, da hast du auch recht eigentlich, ja. Jetzt musst du handeln. Und ich wünsche dir viel Glück bei dem Handeln. Vor allen Dingen wünsche ich dir, dass das eine tolle Beziehung diesmal wird. Ja, das, Dankeschön, das hoffe ich auch. So, und du deinstallierst dieses Spionageprogramm, okay? Ja. Gut. Ein Mann, ein Wort? Ja. Sehr gut. Volker, dann alles Gute und viel Glück. Gut, danke. Tschüss. Okay, ciao. Tschüss. Und hier ist die Iris. Die Iris ist 70. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ja, vielleicht passe ich gar nicht in dieses Klientel. Doch. Ja. Hier passen alle rein. Hier dürfen alle an, von 11 bis 100. Folgendes. Ich bin seit 4 Jahren Witwe. Mhm. Und ich habe immer gedacht, man ist nie zu alt für eine Liebe. Mhm. Und dann hat sich das so ergeben. Dann bin ich noch als Seniorenmodel entdeckt worden. Oh. Und das macht mir sehr viel Spaß. Moment mal. Hallo. Ich muss dich fragen. Als Seniorenmodel? Ja. Das heißt, du führst Mode vor? Ja. Ach, das ist ja doll. Ja, für einen Designer. Und die machen nur Damenmode. Mhm. Und das ist so, wir sind alles nur keine ausgebildeten Models. Mhm. Aber ich habe noch mit 70 eine sehr schöne 34, 36er Figur. Gehe ich jetzt von aus, ja. 1,67 und 55 ja. Kilo. Ja. Und sehe auch so noch sehr schön aus. Ja. Man sagt es mir immer wieder. Naja. Wie wird man dazu entdeckt? Das ist in einer Modeboutique passiert, die Eröffnung hatte und ich davon eine Einladung bekommen hatte. Ach, du warst einfach Gast da? Ja. Ja. Und dann habe ich mir die Sachen angeschaut und dann habe ich mir was mit in die Kabine genommen und habe das anprobiert. Und dann habe ich gedacht, mein Gott, kannst du das eigentlich mit 66 noch tragen? Und da bin ich ganz stolz daraus. Und dann habe ich eine Dame gefragt, eine Verkäuferin, ob das nicht ein bisschen zu jugendlich für mich wäre. Da sagte sie, wenn Sie es nicht tragen können, wer dann? Wer dann? Und dann kam ein Herr auf mich zu. Ja. Und der hat mich dann gefragt. Er hat mich bewundert. Er hat gesagt, das passt ja wie angegossen für Sie. Mhm. Und Sie sehen ja fantastisch aus. Und wissen Sie, wir suchen immer noch einige Damen, die unsere Mode vorführen, um andere Kunden anzusprechen, dass man das auch noch in ihrem Alter tragen kann. Das ist ja toll, das war wirklich ein Zufall dann. Ja, das war ein Zufall. Das ist ja und toll. Ich hab es genossen. Ich hatte auch nichts Besseres zu tun. Es war eine Ablenkung für mich. Ja. Da ich meinen Mann vorher 10 Jahre mit Leukämie begleitet habe. Ah, ja. Ja. Und auch auf sehr vieles habe verzichten müssen. Wie oft gehst du denn dann modeln? 4-mal im Jahr, so eine Woche lang. Ah ja, und verdient man da auch gut Kohle? Ja, da verdient man auch noch Kohle. Guck. Und man kann sich auch noch dann die schicken Sachen so für ganz kleines Geld. Genau. Ja, genau. So. Und deshalb sehe ich jetzt auch immer ganz schick aus und das macht mir auch Spaß. Wie und schade, dass ich dich nicht sehen kann. Ja, ja, ich habe dich jetzt schon des Öfteren mal gesehen, wenn ich eine schlaflose Nacht habe. Ja. Dann habe ich mal im Fernsehen so durchgezappt. Ja. Und dann habe ich gedacht, ach, den jungen Mann, den musst du doch mal auch mal sprechen. Danke für das Kompliment. Ja. So, Iris, du wolltest aber von der Liebe erzählen. Ja, so. Und mein Mann hat immer gesagt, weißt du, du warst mir immer so eine tolle Frau und ich wünsche dir, dass du noch mal einen netten Partner findest, weil ich eine Häuslichkeit pflege. Ich bin gerne Hausfrau, ich koche gerne, ich backe gerne, ich habe es gerne pickfein und sauber und so weiter. Und ich fühle mich eigentlich, ich habe mich dann auch nach einer gewissen Zeit frei gefühlt, um einen Mann kennenzulernen. Ja, ja. Und dann. Und du kommst sehr viel rum, nur mittlerweile. Und ich komme jetzt sehr viel rum. Ja. Und hier, wo ich wohne, da ist auch ein Tanzlokal, wo man tanzen gehen kann in meinem Alter. Das gibt's noch? Ja. Dann vermute ich mal, du wohnst in Berlin oder Hamburg? Nein. Nein. Nein. Ich wohne in Bad Neuenahr. Ah, ja, natürlich. Ja. In der schönen Eifel. Ja, das hat mit der Eifel, ja, das ja, ist ja, im Rande der Eifel, ne? Im Ahrgebirge. Im Ahrtal. Ja, das ist Ahrrhein. Genau. Ja. Und da habe ich schon sehr nette Männer kennengelernt. Ja. Aber immer wenn ich mich dann verliebt habe, dann hat sich herausgestellt, dass diese Herren doch verheiratet sind. Sowas aber auch. Aber ich habe noch nie einen Mann kennengelernt, der nicht verheiratet war. Und jetzt im Moment habe ich wieder das Problem. Ja. Ich habe mich sowas von verliebt. Ja. Ich kenne den Mann jetzt seit einigen Monaten. Ja. Wir verstehen uns unheimlich gut. Aber der Knabe ist verheiratet. Der Knabe ist verheiratet. Hast du den in diesem Lokal kennengelernt? Ich habe ihn dort kennengelernt. Aber der geht dann in das Tanzlokal ohne seine Frau? Ja, seine Frau war wohl mal einige Tage verreist, alleine. Ja. Und er ist da hingegangen, weil er das von früher irgendwie noch kannte. Ach so, und dann hat er gleich... Und dann habe ich erst mal an einem Abend mal ein paar Mal mit ihm getanzt und mich auch so während dem Tanzen unterhalten. Und dann hat das irgendwie schon gefunkt. Ist er in deinem Alter? Der ist in meinem Alter, ja. Und sonst waren die Männer auch so in deinem Alter? Nein, ich habe Männer kennengelernt ab 50. Ah ja. Bis also, 78. Ja, also die ganze große Spektrum. Also so, ich sag mal querbeet. Querbeet. So, aber jetzt dieser ist jetzt in deinem Alter, der ist 70. Und das Lustigste daran ist, wir haben dann festgestellt, er ist ein Waagemensch. Ja. Und mein erster Ehemann, wo ich 8 Jahre mit verheiratet war als junge Frau, war auch ein Waagemann. Und er ist am gleichen Tag, im gleichen Jahr geboren. Ach, was für ein Zufall. Irre. Das war wirklich Zufall. Ist er denn in dich? Ich liebe diesen Mann. Ja, ist er denn in... Aber ich habe so ein schlechtes Gewissen. Ja. Das ist das, wo ich mich von erleichtern möchte. So, lass mich was fragen. Ja. Ist er denn in dich auch so verliebt? Wahnsinnig. Wie beschreibt er denn seine Ehe? Seine Ehe beschreibt er flach. Mhm. Seine Frau ist auseinandergegangen wie ein Pferd. So, ja. Und er empfindet nichts mehr. Warum ist er dann mit der Frau zusammen noch? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich aus finanziellen Gründen. Ach, die Leute er mit war früher ein sehr hoher Angestellter im öffentlichen Dienst, zeitweise auch Diplomat im Ausland. Mhm. Hat er eine gute Pension. Ja. Mhm. Und die Frau ist aber 10 Jahre jünger als ich. Und dann frage ich ihn immer, warum verliebst du dich in so eine alte Dame? Ja, aber die alte Dame ist ja Supermodel, ne? Ja, also, nein. Also, nein, natürlich nicht. Ich mag das nicht. Ich meine, ich sehe gut aus. Ja. Da mache ich auch keinen Hehl raus. Ich pflege mich auch. Und ich war immer schlank und... Also aber jetzt zurückzukommen auf deine Frage. Du hast ein schlechtes Gewissen. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Ich liebe diesen Mann. Und allen anderen, die immer gesagt haben, ich bin verheiratet, da habe ich es nie... Das habe ich nie ausgebaut, ja. Mhm. Aber diesmal... Hat's eingeschlagen. Das hat so geblitzt, das hat so eingeschlagen. Ich kann das nicht beschreiben. Ich habe immer geglaubt, im Alter geht das nicht mehr. Und dein junges Herz steht in Flammen. Ja. So kann man sagen. Ja. Ja. Und Iris, ich habe zu dieser Konstellation immer eine klare Meinung. Ja. Ich finde, wer sich hier ein schlechtes Gewissen machen sollte, ist er. Ja. Nicht du. Nicht du. Ja. Er muss das verantworten vor sich, was er da macht. Und auf die Dauer sollte er natürlich, wenn die Ehe flach ist und die nichts mehr füreinander empfinden, sollte er einen Strich unter die ganze Sache machen. Aber ich finde, dass du das genießen kannst. Es ist nur die Frage, wie lange du das genießen kannst, wenn er sich nicht von seiner Frau trennt. Ja. Das ist die Frage. Ja, also ich habe da immer, weißt du, ich möchte nichts kaputt machen. Ja, aber ich wahrscheinlich... Ich möchte Frau, einen Mann, nein. Ich versetze mich in die Lage dieser Frau. Ja, aber ich will dir mal sagen, die Tatsache, dass der in das Lokal gegangen ist, dass der mit dir angebandelt hat... Ja, der ist da viermal hingekommen, bis er den Mut gefasst hat... Ich will sagen, da ist da schon so viel kaputt, sonst hätte der das gar nicht gemacht. Wenn das eine gut funktionierende Ehe wäre, hätte der sich gar nicht auf solche Wege begeben. Ja, er wohnt 60 Kilometer von mir entfernt. Ja, siehste. Da wäre er auch nicht in das Lokal gegangen. Nein. Aber also die Frage ist jetzt, wie es weitergehen soll. Ja, muss ich da ein unheimlich schlechtes Gewissen haben? Ich sage, ich finde eindeutig nein. Gut, das... Weißt du, ich kann da so mit niemandem so drüber reden und deshalb wollte ich mal eine ganz... Aber was ich wirklich fast noch wichtiger für dich finde, ist die Frage, wenn du dich jetzt weiter in diesen Menschen verliebst und sich das vertieft und du merkst, das ist wirklich eine tolle Sache und ich bin eigentlich mit diesem Menschen sehr glücklich, wie lange hältst du das aus, wenn er sich nicht von seiner Frau trennt? Was? Ja, das frage ich mich ja selber. Wie lange hast du da Erfahrungen mit? Nein. Hast du das schon mal? Ja, ich habe alle Geschichten zu dieser Thematik gehört, die es gibt. Ja. Ich habe gehört, dass Menschen über Jahre oder Jahrzehnte so das fünfte Rad am Wagen waren. Mhm. Ich habe auch schon gehört, dass Leute nach kurzer Zeit an ihrem Partner die Pistole auf die Brust gesetzt haben und gesagt haben, nee, pass mal auf, jetzt entscheide dich, entweder ich oder deine Ehefrau. Wir wollen klare Verhältnisse. Mhm. Es gibt alles. Es ist immer eine Frage, wie lange man es aushält. Ich finde, das ist eine Zumutung, wenn man das zu lange aushalten muss, wenn da noch eine Ehefrau im Spiel ist oder ein Ehepartner im Spiel ist. Ja. Es wirft ja auch kein gutes Licht auf deinen Freund, wenn er so lange seine Frau hintergeht. Ja, eben. Wenn er einen klaren Charakter hat, dann muss er auch so viel Mut haben und sagen, okay, ich bin 70, aber ich verändere mein Leben nochmal kolossal. Ja. Wie oft seht ihr euch? Wir sehen uns ein bis zweimal die Woche. Ah ja. Das ist schon Heute zum Beispiel. Deshalb bist du doch in so einer guten Stimmung. Ja. Es ist einfach nur toll. Weißt du, da passt irgendwie alles. Unsere Interessen sind gleich. Also der Intellekt ist gleich. Ja. Und man schmiedet Pläne. Aber zum Beispiel, das ist ein gutes Stichwort. Man schmiedet Pläne. Könntest du denn mit diesem Mann beispielsweise mal ein paar Tage in Urlaub fahren oder eine Woche? Ja, ich hoffe es, dass es mal möglich sein wird. Dann muss er sich schon wieder ein Lügengebäude aufbauen zu Hause. Ja, ja. Ja, auf Dauer, Iris, auf Dauer geht das nicht. Nein, das weiß ich. Nee, auf Dauer. Und ich möchte auch, und deshalb frage ich ja, ob du da schon mal Erfahrungen mitgemacht hast, wie tief man dann als Geliebte, ich nenne mich jetzt mal wie weh das tut. Das tut total weh. Deswegen kann ich dir nur den Rat geben, ich finde, dass du kein schlechtes Gewissen haben musst, aber ich gebe dir den Rat, das nicht zu lange mitzumachen. Mhm. Das ist zu verletzend für dich. Ja. Und zu zermürbend auch. Ja, ich denke auch. Ja. Jetzt muss ich Schluss machen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Ja, okay. Ich wünsche alles Gute und viel Glück und drück die Daumen danke, für dich, Iris. Und danke fürs Gespräch. Sehr gerne. Ich wünsche dir alles Gute und tolle Gesprächspartner. Dankeschön. Ja, tschüss. Von der schönen Ahr, das finde ich übrigens eine sehr schöne Gegend hier. Gar nicht so weit weg von Köln. Das Ahrtal, wächst Wein und so, ganz toll. So, ihr Lieben, das war's für heute in der Technik Moritz Güldenring. Jetzt ist Wochenende. Ich wünsche euch ein sehr schönes Wochenende. Und wir hören und sehen uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag. Dann wieder mit einer freien Themennacht. Und ihr könnt gerne mailen. Immer domian@wdr.de oder am Montag dann ab 0 Uhr anrufen. Wie immer sind unsere Leitungen geschaltet. Schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.